haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Fahrt ins Blaue. Ich hatte mir gerade ein kleines Feuerchen gemacht. Es war verdammt kalt in meinem Büro. Im Papierkorb brannten ein paar alte Rechnungen und ein Liebesbrief war auch dabei. Es gibt ja Leute, die alles fein säuberlich aufbewahren bis an ihr Lebensende. Und dann rufen ihre Kinder die Müllabfuhr und die ganze Biografie landet auf der Kehrichtverbrennung. Ich machte mir gerade so meine Gedanken, als eine Frau mein Büro betrat. Sie hatte vermutlich auch schon bessere Zeiten gehabt, aber wer hat das nicht? Vielleicht lag's auch nur am Regen, der ihr von der Nase tropfte. Hey, bei Ihnen brennt es. Keine Angst, das muss so sein. Ich kann mir keine Elektroheizung leisten. Mein Name ist Margret Wunderlin. Ich vermisse meinen Freund. Was Sie nicht sagen. Und er? Vermisst er Sie auch? Oder ist er anderweitig beschäftigt? Genau das sollen Sie herausfinden. Du meine Güte. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, bei diesem Sauwetter irgendwo auf der Lauer zu liegen und nach Ihrem Freund Ausschau zu halten? Sie könnten zuerst mal in seiner Wohnung Ausschau halten. Ich habe einen Schlüssel. Ist Ihr Freund öfter anderweitig beschäftigt? Nein. Das heißt, ich kenne ihn erst seit 2 Monaten. Er war in dieser Zeit nie länger weg. Und wenn, dann hat er es mir gesagt. Und jetzt ist er schon seit 3 Tagen verschwunden. Einfach so, ohne ein Wort zu sagen. Waren Sie schon bei der Polizei? Ja, ich habe nachgefragt, ob er vielleicht einen Unfall hatte. Doch die wissen von nichts. Und ernsthaft suchen werden sie ihn auch nicht. Unterschätzen Sie die Polizei nicht, gute Frau. Wenn denen langweilig wird, beginnen sie urplötzlich zu arbeiten. Diese Anfälle dauern aber in der Regel nicht sehr lange. War irgendetwas Besonderes, bevor Ihr Freund verschwand? Nein, nichts Besonderes. Wir hatten Streit, das Übliche. Und worüber stritten Sie sich? Darüber, dass er immer so verschlossen ist. Nie richtig aus sich herausgeht. Er war immer sehr distanziert. So als habe er Angst vor zu großer Nähe und Intimität. Vielleicht leidet er an Klaustrophobie? Nein, ich bin oft mit ihm Lift gefahren. Ich holte einen alten Pullover aus der untersten Schreibtischschublade, zog ihn über und wickelte mich dann in meinen Trenchcoat. Meine neue Klientin nickte anerkennend. Ich sah wieder einmal aus wie ein Bilderbuchdetektiv. Gemeinsam mit Frau Wunderlin ging ich in die Wohnung des Vermissten. Sie war mit Gestellen aus diesem schwedischen Möbelhaus ausstaffiert. Es sah alles so aus wie in einem dieser Kataloge. Fehlte bloß noch die makellose Schaufensterpuppe, die sich unter dem Daunenduvet räkelte. Sie fehlte tatsächlich. Seine Kleider sind alle noch hier. Ich habe schon nachgeschaut. Vielleicht ist er in ein Hotel gezogen. Jede Absteige ist gemütlicher als dieser Prospekt für unkompliziertes Wohnen. Sehen Sie, genau darüber haben wir auch gestritten. Es gibt in dieser Wohnung nichts Persönliches. Keine Bilder, kein Kitsch. Das könnte die Wohnung von irgendjemand sein. Dabei ist Konrad Staubli ein sehr ungewöhnlicher Mann. Er hat etwas Spezielles an sich. Bevor Sie in die Details gehen, würde es mich interessieren, ob dieser Konrad noch Freunde hat oder Verwandte. Nicht, dass ich wüsste. Er ging kaum aus. Wenn ich bei ihm war, hat auch nie das Telefon geklingelt. Er ist kein sehr geselliger Mensch. Wir haben uns über ein Inserat kennengelernt. Ich schaute mich noch ein wenig um. Es standen ein paar Bücher herum, eine bunte Mischung aus Krimis, Biografien und ein paar Comics. Dann ging ich zum Telefon. Es war eines dieser neuen Dinger mit Wahl-Wiederhol-Taste. Glauben Sie, dass er jemanden angerufen hat? Das werden wir gleich hören. Taxizentrale? Interessant. Wie bitte? Ich sagte interessant. Das habe ich verstanden. Wollen Sie ein Taxi? Kann nicht schaden bei diesem Wetter. Und wohin soll das Taxi kommen? Ich gab ihr die Adresse durch. Frau Wunderlin wunderte sich. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, lächeln. Dann hängte ich auf. Das hat nicht viel zu bedeuten. Konrad hat eine sehr schmerzhafte Entzündung im linken Kniegelenk. Wenn er weg musste, hat er fast immer ein Taxi genommen. Es dauerte eine Weile, bis das Taxi kam. Der Fahrer war ein Pole, der sich lautstark über die Baustellen beschwerte. Ich hinterließ bei der Taxizentrale meinen Namen, meine Telefonnummer und mein Anliegen. Eine Frau versprach mir, sich darum zu kümmern. Dann fuhr ich mit einem anderen Taxi in mein Büro. Der Fall war gut fürs Spesenkonto. 2 Stunden später saß ich erneut in einem Taxi. Der Fahrer erinnerte sich genau. Als ich in der Zentrale den Zettel am schwarzen Brett sah, wusste ich sofort, dass ich den Mann gefahren habe. Eben vor 3 Tagen, sagen Sie? Ja, er muss von seiner Wohnung irgendwo hingefahren sein. Weshalb erinnern Sie sich so genau an diesen Konrad Staubli? Zuerst dachte ich, der weiß gar nicht, wo er hin will, dachte ich. Er stieg ein und sagte, ich solle zum Bahnhof fahren. Beim Bahnhof wollte er dann plötzlich wieder den Berg rauf und dann wieder runter zum See. So, als wolle er ins Blaue hinausfahren und das bei dem Wetter. Ich dachte, der spinnt, hat Krach mit seiner Frau oder sonst was, dachte ich. Kommt sowas öfters vor? Ich meine Leute, die nicht wissen, wohin sie wollen. Ja, in der Nacht gibt es alles Mögliche. Besoffene, die nicht mehr wissen, wo sie wohnen. Aber das war nicht in der Nacht. Und der Mann war nicht besoffen. Pass auf, dachte ich, weiß der Kuckuck, was der Mann will, dachte ich. Der Taxifahrer dachte noch ein wenig vor sich hin. Dann landeten wir an jenem Ort, an dem Konrad Staubli vor 3 Tagen ausgestiegen war. Es war außerhalb der Stadt auf einer Landstraße. Weit und breit war kein Haus zu sehen, nur ein Wald, der gleich hinter der Straße lag. Ist doch seltsam, nicht? Gehinkt hat er, als er ausstieg. Und trotzdem wollte er nicht, dass ich auf ihn warte. Sowas vergisst man nicht so schnell. Ich habe mir so meine Sachen gedacht. Glauben Sie mir. Warten Sie hier. Ich schaue mich ein wenig um. Ich stapfte durch das Gras und dann durch den Wald. Es war alles nass und ungemütlich. Zu ungemütlich, um sich eine Weile hinzulegen. Genau das aber hatte der Mann getan, der da mitten im Wald lag. Wenigstens fror er nicht mehr. Ich ging zurück zum Taxi und sagte dem Fahrer, er solle die Polizei verständigen. Er machte große Augen, als ich ihm sagte, dass im Wald eine Leiche lag. Der Taxifahrer hatte via Autotelefon die Polizei verständigt. Bis die eintraf, dauerte es noch eine Weile. Ich griff ebenfalls zum Telefon und rief meine Klientin an. Wunderling? Meloni am Apparat. Ich habe keine sehr erfreulichen Nachrichten für Sie. Da, wo Ihr Konrad zum letzten Mal lebend gesehen wurde, liegt eine Leiche. Doch nicht etwa. Ist es Konrad? Ist er? So, wie Sie mir ihn beschrieben haben, sieht der Tote nicht aus. Ist ziemlich jung, so um die 25. Blonde Haare, muskulös. Aber das kann nicht Konrad sein. Konrad ist über 40 und das sieht man ihm auch an. Und er hat dunkle Haare und sieht nicht sehr sportlich aus. Das kann alles ein Zufall sein, aber unsereins glaubt nicht so recht an Zufälle. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass hier in dieser Gegend öfters Leichen oder Spaziergänger zu finden sind. Wo sind Sie denn überhaupt? Ich erklärte es ihr. Sie wollte hinkommen, doch ich riet ihr davon ab. Ich versprach ihr, Bericht zu erstatten, dann hängte ich auf. Kurz darauf traf die Polizei ein. 2 Beamte gingen routiniert zum Leichenfundort und begannen damit, den Tatort abzusichern. Ich wartete eine Weile. Nachdem die ersten Spuren gesichert waren, wurde ich zum vielbeachteten Mittelpunkt der Szenerie. Na, Maloney! Haben Sie sich dem Verein der Naturfreunde angeschlossen oder versprechen Sie sich durch den Regen einen positiven Einfluss auf Ihr Äußeres? Moment mal. Können Sie diesen Satz nochmals wiederholen? Klang ja richtig gebildet. Gehen Sie seit neuestem auf die Volksuni oder haben Sie ein richtiges Buch gelesen in letzter Zeit? Ja, der gute alte Maloney. Ist Ihnen da wieder mal ein Klient weggestorben? Wer Ihr Büro betritt, sollte vorher noch rasch eine hohe Lebensversicherung abschließen. Was soll das? Ich kannte die Leiche nicht mal, als sie noch lebte. Und das Taxi da hinten? Sie sind doch nicht hierher gefahren, um Pilze zu suchen. Soweit ich mich erinnere, habe ich Sie schon einmal auf dem Land angetroffen. Auch damals fanden wir eine Leiche. Das war doch die Geschichte mit dem sprechenden Schwein. Toll, Ihr Gedächtnis. Erinnern Sie sich auch noch an Ihr früheres Leben? Da waren Sie doch eine Mumie bei den Ägyptern. So, wird Zeit, dass ich ins Präsidium zurückgehe. Sie kannten diesen Roland Sonderegger also nicht. Roland Sonderegger? Tut mir leid, nie gehört. Kann ich jetzt gehen? Meinetwegen. Ach, noch was, Maloney. Falls Sie unterwegs noch einer Leiche begegnen, dann trampeln Sie nicht so auf dem Boden rum. Ich ging, so wie ich gekommen war, durch Nest. Der Taxifahrer hatte inzwischen das Auto vollgequalmt. Er lächelte freundlich, als ich einstieg. Während ich einstieg, verriet er mir auch den Grund für das Lächeln. Drei Stunden Wartezeit. Das macht 120 Franken. Möchten Sie nochmals irgendwo hin, wo es Leichen zu finden gibt? Ich wüsste da ein paar Orte. Danke, das genügt für heute. Fahren Sie mich in mein Büro. Ich dachte gleich, dass mit dem Kerl irgendetwas nicht stimmt. Pass auf, dachte ich, das ist einer dieser Bekloppten, dachte ich. Ich machte den Taxifahrer darauf aufmerksam, dass die meisten Leute in der Regel im Stillen denken. Er begriff nicht ganz, was ich damit sagen wollte und plapperte weiter drauf los. Dass Nero lauter dicke Männer um sich haben wollte, habe ich nie richtig begriffen. Aber das schlimmste aller Übel auf Erden wäre wohl, von lauter plappernden und fluchenden Taxifahrern umgeben zu sein. Ich änderte mein Fahrziel und fuhr zu meiner Klientin. Der Taxifahrer strich freudig die beiden Blauen ein. Meine Klientin erwartete mich voller Bangen und Hoffen. Ich hatte das Gefühl, wieder mal aus Versehen in eine Seifenoper geraten zu sein. Ist er tot? Wenn Sie Ihren Freund meinen, lautet die Antwort nein. Wenn Sie Roland Sonderegger meinen, lautet die Antwort ja. Wer ist Roland Sonderegger? Gute Frage. Roland Sonderegger wurde erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche schon seit mindestens 2 Tagen dort lag. An jenem Ort, an dem Konrad Staubli zuletzt gesehen wurde. Sie glauben doch nicht etwa... Würden Sie Ihrem Konrad so etwas zutrauen? Ich weiß nicht. Wissen Sie, ich habe mir nie große Gedanken darüber gemacht, aber jetzt fällt mir schon auf, dass ich über Konrad so gut wie nichts weiß. Er ist ein Mann ohne Vergangenheit. Und ein Mann ohne Eigenschaften. Das wiederum würde ich nicht behaupten. Ach ja, ich war doch einmal in seiner Wohnung. Ich war nervös, wusste nicht, was tun. Da habe ich ein wenig in den Büchern geblättert, die da herumstanden. Und da habe ich dieses Foto gefunden. Ist das Konrad Staubli? Ja, auch wenn er heute anders aussieht. Hier auf dem Foto hat er dunklere Haare und einen Bart. Sehen Sie sich mal die Rückseite an. Der große Klaus fotografiert von der kleinen Sibylle. Interessant. Verstehen Sie das? Der große Klaus. Nie hat er mir gesagt, dass er auch noch Klaus heißt. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich schaute mir das Foto noch eine Weile an. Es war ganz offensichtlich, dass da etwas nicht stimmte. Ich ging zurück in mein Büro. Diesmal nahm ich den Bus. Ein Mann neben mir fluchte laut über die Stadtverwaltung, die Verkehrsbetriebe und den Rest der Welt. Ich hörte mir das alles geduldig an, dann stieg ich aus und kaufte mir einen Walkman. In meinem Büro war es immer noch kalt. Das Telefon klingelte. Maloney? Ja, hier Wunderlin. Konrad hat eben angerufen. Na sehen Sie, alles Paletti. Ich schicke Ihnen die Rechnung nächste Woche. Er klang sehr geheimnisvoll. Er will sich mit mir treffen, morgen Nachmittag. Ich soll ihm einige Sachen aus der Wohnung mitbringen. Ausweise, Papier und so Zeugs. Ich möchte, dass Sie mitkommen, Maloney. Und weshalb? Ich habe Angst, Maloney. Konrad klang sehr seltsam, kalt und bestimmt. Langsam glaube ich auch, dass er mit dem Mord etwas zu tun hat. Bevor ich mich für das Treffen mit Konrad Staubli oder wie immer er auch heißen mochte, schön machen konnte, musste ich noch einmal ins Polizeipräsidium. Ich gab eine rührende Geschichte zu Protokoll. Draußen wartete die Freundin des Toten. Sie verschwand hinter der Türe, aus der ich gerade gekommen war. Sie war noch jünger als der Tote. Ich wartete draußen. Es dauerte nicht lange, bis sie auftauchte. Sie hatte gemerkt, dass ich auf sie wartete. Sind Sie der Detektiv, der Roland gefunden hat? Ja, tut mir leid für Sie. Dieser Roland war sicher ein anständiger Kerl. Wie kommen Sie darauf? Berufserfahrung. Ich habe gelernt, dass junge Männer, die sich im strömenden Regen mit anderen Männern im Wald treffen und sich dann erschießen lassen, immer nur anständiges Zeugs im Kopf hatten. Wenn Sie mich fragen, war dieser Roland so etwas wie ein Heiliger. Wenn ich mich genau erinnere, lag neben der Leiche tatsächlich so etwas wie ein Heiligenschein. Vielleicht war es auch nur eine faule Wurzel, aber was soll's. Sind Sie immer so grob? Nur, wenn's nötig ist. Sie möchten doch sicher, dass der Mörder von Roland gefasst wird, oder? Ja, natürlich. Dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie der Polizei vorhin verschwiegen haben. Ich habe nichts verschwiegen. Sie haben Angst, dass der Killer auch Sie umlegen könnte, stimmt's? Aber der Wald... könnte, stimmt's? Scheiße, ich meine, das ist doch Blödsinn. Weshalb sollte ich Angst haben? Woher wissen Sie denn, dass er nicht weiß, wie Sie heißen? Fallen sind da, um reinzutapsen. Es gibt doch nichts Schöneres, als hübsche junge Frauen in die Falle zu locken. Scheiße. Ja, ich geb's zu. Roland wollte irgendein Ding drehen. Er hat, glaube ich, herausgefunden, dass irgend so ein bekannter Verbrecher, den sie in ganz Europa suchen, unter falschen Namen in der Stadt lebt. Und den wollte er erpressen. Schon möglich. Das genügte. Das Puzzle hatte wieder ein paar Teilchen mehr und langsam wurde das ganze Bild erkenntlich. Der Freund meiner Klientin schien ein Doppelleben zu führen und jede Person, die das herausfand, war in Lebensgefahr. Ich hatte angesichts der angewachsenen Spesen keine Lust, meine Klientin zu verlieren. In meinem Büro holte ich meine alte Knarre. Dann ging ich zu meiner Klientin. Er hat noch einmal angerufen. Ich soll zu einer Telefonzelle fahren und dort im Telefonbuch auf Seite 547 nachschauen. Er will offenbar sicher sein, dass ich alleine komme. Das kann ich gut verstehen. Ich habe mir einen Trick ausgedacht, wie Sie in unmittelbarer Nähe sein können, ohne gesehen zu werden. Wir gingen nach draußen, ohne dass sie mir den Trick verraten hatte. Die Frau war ganz schön clever. Wir gingen zu ihrem Wagen. Sie öffnete den Kofferraum. Das hat man nun davon. Geht es einigermaßen? Ich komme mir vor wie ein ungeborener Mittelklassewagen im Bauch seiner japanischen Mutter. Was machen Sie, wenn ich hier drin ersticke? Keine Angst, wir sind gleich da. Tatsächlich hielt sie kurz darauf an, stieg aus und kam nach wenigen Augenblicken wieder. Sie sagte nichts, ließ den Motor an und fuhr wieder los. Ich glaube, dass er mich beobachtet hat. Er will, dass ich zur S-Bahn-Station fahre und dort in einen bestimmten Zug steige. Vermutlich will er dann bei einer Station zusteigen. Und was mache ich? Sie können mich doch nicht gut in den Gepäckwagen verfrachten. Auch wenn ich Ihnen das durchaus zutrauen würde. Keine Angst. Ich fahre ins Parkhaus. Dort können Sie dann auch aussteigen. Und also geschah es. Ich sah ein wenig zerknittert aus. Dagegen war selbst die längste Taxifahrt ein Pappenstiel. Frau Wunderlin ging voraus, ich folgte ihr mit gebührendem Abstand. Ich hätte beinahe den Zug verpasst, weil es mir trotz allen Bemühungen nicht gelang, aus dem Ungetüm von einem Billettautomaten eine Fahrkarte zu lösen. Es blinkte andauernd und ratterte ohne sichtbaren Erfolg. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ich fuhr schwarz. Ich setzte mich unauffällig neben meine Klientin. Wir waren allein. Dann warteten wir. An der nächsten Station wuchs die Spannung ins Unerträgliche. Achtung, da kommt jemand. Ihre Fahrkarte bitte. Tut mir leid, ich fahre schwarz. Na, da werde ich mal ein Auge zudrücken. Was blinzeln Sie andauernd? Haben Sie was im Auge? Falls was ist, ich bin im Abteil nebenan. Was soll schon sein? Verschwinden Sie. Seltsam. In diesen Zügen gibt es eigentlich keine Kontrolle. Aber natürlich. Haben Sie den Bart gesehen? Irgendwie kam mir der Mann bekannt vor. Da ist etwas faul an der Sache. Vielleicht ist das ein Komplize oder sowas Ähnliches. Ehe ich die Frage beantworten konnte, stürmte ein anderer Mann ins Abteil. Ich sah auf den ersten Blick, dass es Konrad Staubli war. Er hatte eine Waffe in der Hand. Ich lehnte mich zurück und harrte der Dinge, die da kommen würden. Los, gib mir die Papiere. Aber... Nun mal halblang, Herr Staubli. Sie haben keine Chance. Der Zug ist umstellt. Was soll der Blödsinn? Aus welchem Zoo sind Sie denn ausgebrochen? Da, wo Sie hinkommen, gibt es kein Ausbrechen mehr. Hast du diesen jungen Mann erschossen, Konrad? Vergiss es. Behalte das, was gut war zwischen uns. Schnell, ich muss verschwinden. Gleich hält der Zug wieder. Und Sie? Bleiben schön ruhig. Sie wollen doch nicht die schönen neuen Sitzplätze hier mit Ihrem Blut besudeln, oder? Waffe weg, Gonzales! Sieh an. Endlich ist er einmal zur Stelle, wenn man ihn brauchen kann. Der Polizist hatte bald alles unter Kontrolle. González, alias Staubli, oder wie immer er auch heißen mochte, ergab sich seinem Schicksal. Frau Wunderlin erlitt einen Schock und der Polizist grinste teuflisch. Na, Maloney, nicht schlecht das Ganze. Die Freundin des Toten hat dann doch noch ausgepackt. Dieser Senor González hat etwa 15 Alias-Namen gebraucht in seiner langen Verbrecherkarriere. Er spricht fließend 5 Sprachen und hat mindestens so viele Menschen auf dem Gewissen. Vermutlich wollte er sich zur Ruhe setzen. Da kam ihm dieser Roland Sonderegger in die Quere. Muss irgendwie herausgefunden haben, wer dieser Mann wirklich war. Und wie kommen Sie in diesen Zug? Ich habe einem Beamten gesagt, dass er Sie beschatten soll. Sicher ist sicher. Und als Sie dann im Kofferraum der Dame verschwanden, dachte ich, dass Sie wieder auf dem besten Weg sind, irgendwo eine Leiche zu finden. Und bin Ihnen gefolgt. Gratuliere. Vielleicht sollten Sie künftig ständig hinter mir herlaufen wie ein kleiner Hund. Wetten, dass dann auch für Sie ab und zu ein Knochen abfällt. Jetzt gehe ich mich umziehen. Diese SBB-Uniformen kratzen noch schlimmer als die der Polizei. Er ging und mit ihm gingen González und Frau Wunderlin. Ich blieb noch eine Weile sitzen. Es gibt Leute, die behaupten, dass einem beim Zugfahren besonders gute Ideen kommen. Alles Unfug. Ich dachte bloß an meinen leeren Magen. Er dankte es mir und knurrte. Ich zündete mir eine Zigarette an. Eine Frau sah mich spitz an. Ich saß im Nichtraucherabteil. Lächelnd rauchte ich weiter. Die Dame explodierte beinahe vor Wut. Mir konnte es recht sein. Schlimmstenfalls hatte ich noch meine Waffe. Die half auch gegen solche Frauen.